Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Dresden, den 7. September 1787. Deine Nachrichten von der jenaschen Reise sind sehr unterhaltend. Du bist ja unter lauter Theologen geraten. Mich wundert, dass du Eichhorn nicht gesehen hast. Er passiert für einen hellen Kopf. Dass Reinhold dich zum Proselyten macht, möchte mich bald verdrießen, da ich dir immer vergebens von Kant vorgepredigt habe. Ich wäre begierig, Reinholds Bekanntschaft zu machen. Was hält er denn von Herders, Gott? Du hast doch meinen Brief darüber erhalten? Apropos von Briefen, es liegt einer in Meiningen an dich, nebst 4 Louisdor, auch einem Einschluss aus München, den Huber nicht geöffnet hat, weil ich von dieser Abrede nichts wusste. Zum Unglück habe ich gerade auf diesem Briefe Reinwalds Adresse zu setzen vergessen. Er muss also auf der Post nachfragen lassen. Huber möchte gern wegen seines Stücks bald Nachricht haben. Kunzens sind fort und wir befinden uns nicht schlechter. Auch Minna und Dorschen waren zuletzt nicht sehr von ihnen erbaut. Ich war ihre Hetzereien und Prätensionen herzlich satt. Caroline besonders hatte ein erhabenes Gouvernanten-Ehr angenommen, das ihr sehr übel stand. Beide waren pikiert gegen Huber, weil er nicht mehr so freundlich als sonst gegen sie ist. Daher entstand ein ewiges Klatschen und Nageln über ihn und Dorschen, das nichts als jedem von uns unangenehme Empfindungen machte. Ich bin jetzt überzeugt, dass es vergebliche Arbeit ist, das Verhältnis zwischen D und H aufheben zu wollen, und solange noch eine Möglichkeit ist, dass es für beide eine Quelle von Glückseligkeit werden kann, so ist es pedantische Stümperei, es zu stören. Müssen denn alle Verbindungen zwischen Personen von beiden Geschlechtern nach dem gewöhnlichen Romanenstempel geprägt sein? Mein Plan ist jetzt, das Verhältnis auf die bestmögliche Art zu erhalten, alle Quellen von Unannehmlichkeiten abzuschneiden, ihm die vorteilhafteste mögliche Richtung zu geben. Huber arbeitet jetzt mit Erfolg an seinem Stück. Fährst du noch fort, an den Niederlanden zu arbeiten? Wirst du dich nicht der regierenden Herzogin vorstellen lassen, wenn du länger in Weimar bleibst? Mich wundert, dass es dir auffällt, sie das erste Mal in einer großen Gesellschaft sprechen zu müssen. Überhaupt scheint der Vorrat von Toleranz, den du mitgenommen hast, schon ziemlich erschöpft zu sein. Tränk ist hier gewesen, und man hat den Gasthof bald gestürmt, um ihn zu sehen. Im Oktober kommt er wieder hierher und soll sich einige Tage hier aufhalten wollen. Charlotte empfiehlt uns bestens. Alle grüßen dich. K.